Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Minjungui Sori berief die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung am 23. Januar vor dem Gebäude des Verfassungsgerichtes in Seoul eine Pressekonferenz ein und forderte, dass sich das Gericht gemäß dem Willen des Volkes so schnell wie möglich für die Amtsenthebung der Präsidentin entscheidet. Nach der Pressekonferenz reichte die Organisation dem Verfassungsgericht eine Petition ein. Der südkoreanischen Zeitung Newsis zufolge hielt am gleichen Tag in Suwon vom Bezirk Gyeonggi das Komitee für Gerechtigkeit und Frieden der katholischen Kirchengemeinde Suwon einen politischen Gottesdienst für die Wiederherstellung der Demokratie ab und veröffentlichte eine Erklärung gegen die Präsidentin, die die Kerzenkundgebung der Bevölkerung als eine Tat nach der Anweisung Nordkoreas diffamiert.